Noch ein Instrumental, so kurz vor Schluss. Der Song, der hieß Five Corners. Und ich wette, Sie kommen nicht drauf, wer das gewesen ist. Das waren die Doobie Brothers. Die Doobie Brothers, die waren in der Tat mal Helden. Vergessen, vielleicht zu Recht vergessen. Sie haben nach 10 Jahren wieder ein Album, wieder eine CD gemacht. Es sind fast alle dabei. Michael Hossack, Tom Johnson, Keith Knudsen, John McPhee und Patrick Simmons. Sibling Rivalry heißt diese neue CD der Doobie Brothers. Und naja, vielleicht hätten sie sie besser nicht gemacht, denn sie ist rechtschaffend langweilig, diese neue CD von den Doobie Brothers. Das war's, das war Vergessene Helden, kaum beachtete Bands aus den USA, kaum beachtete Bands, Interpretinnen und Interpreten natürlich. Zum Schluss noch einmal Tom Jessens Dimestar Outfit von ihrer CD Redemption, zu Deutsch Erlösung, und wer möchte nicht erlöst werden. Von dieser CD zum Schluss also ein Titel, und der heißt Another Saturday Night, Tom Jessens Dimestar Outfit. Tschüss.